Frische Welt, wie's uns gefällt, singen wir sang und klang hinaus. Wer wandert mit, in gleichem Schritt, und lässt die Bier, die Sorgen zu Haus. Frisch in die Welt, wie's uns gefällt, singen wir sang und klang hinaus. Wer wandert mit, in gleichem Schritt, und lässt Lord.